gibt es um einen Grund, egal ob abends oder zur Morgenstund. Und öfters kommt es damals vor, ja wir singen laut im Chor. Die dritte Halbzeit ist vorbei und jetzt wird hier gefeiert. Hoch die Tasten, jetzt geht's los, denn ich will kein Kack der Reihen. Wir tanzen auf den Tischen, ja und machen uns umrum frei. Und wir stimmen böse Lieder, ja da ist doch nichts dabei. Wir singen laut.